Der eine wird krank, der eine hat keine Zeit. Also braucht man, wir brauchen immer 13. Wird ein bestimmter Tag feststehen, wo wie ein Saal gemietet wird, und der wird dann aufgebaut für den Gerichtsraum. Ja. Kurz zwischengehen. Deutsche Avidavits werden nicht in Deutschland bearbeitet. Es geht ja, Ausland. Wir machen das über Kreuz, dass die Gruppe, die als Geschworener unterwegs ist, nicht angreifbar ist. Weil ich glaube nicht, dass die Österreicher hier einmarschieren, wenn sie, wenn ein deutsches Gericht tagt. Nur so zur Info. Das ist auch beim Richter so, bei den Geschworenen. Wir sollen immer über Kreuz arbeiten, damit nämlich die geschützt sind, damit sie die nicht wegnehmen können. Das wird über Kreuz arbeiten. Also ich bin zwar Richter hier, global, kann überall tätig sein. Ich kann auch in allen Ländern tätig sein, aber deutsche Arbeit damit werde ich nie zum Urteil unterschreiben. Weil ich möchte nicht eine Startgruppe von 200 Leuten irgendwo im Wacker haben. Oder mein Wohnzimmer ist nicht so groß, dass sie reinpassen. Ja, das ist eben so. So, die Aufgabe dessen ist, der Abi David ist 30 Tage alt, kein Widerspruch gekommen, wird Antrag oder Beauftragung des Gerichtes, eine Gerichtsverhandlung abzuhalten. Wird der Fall vorgetragen, er wird vorher geprüft, ob alles in Ordnung ist, wird vorgetragen, die Geschworene hören die Anklage und die Situation, ziehe sich dann zurück und sage, schuldig oder nicht schuldig. Und der Richter will dann das Urteil formulieren, das geht dann dem Delinquenten zu, der hat 8 Tage Zeit zu widersprechen mit Begründung. Er muss ja die Anklage aus dem Weg räumen, die er da drin hat. Und wenn die 8 Tage rum sind und er macht nichts, wird es zu einem, wie sagt man bei uns, rechtsfähiges Vollstreckung möglich. So, ab dem Tag wird es eingetragen in die Schuldenregister, national und international, und der Delinquent kriegt dann eine Mitteilung davon. Und wenn es sein muss, seine Hausbank auch noch, dann hat er quasi die Möglichkeit, immer noch mit uns zu reden. Uns geht es nicht darum, Hunderttausende von Euro daraus zu holen, sondern es geht darum, dass der seine Handlungen verändert. Und ich habe mir mal die Gedanken darüber gemacht, wie könnte ein solcher Urteil ausschauen. Es gibt 2 Richtlinien, an die wir uns halten. Das ist einmal das Genfer Abkommen, da stehen Strafen. Maße teilweise drin, und die BRD hat ja auch ein System, wie sie quasi Strafe beurteilen tut. Man kennt es, wenn Strafbefehle kommen. Ne? Der Staatsanwalt hätte eigentlich die Aufgabe, wenn er nicht das Einkommen von jemandem hat, das schätzen darf er eigentlich nicht. Er muss quasi nahe an der Wirklichkeit sein. Ist er drüber, kann man quasi das vor Gericht einreichen, wenn die nicht beweisen können, dass quasi die 40 Euro meine Einkommen klarkommen. So, weil das ist falsch. Also so machen wir es auch. Es gibt im deutschen Strafgesetz 720 Tagessätze Maximum. In 2 Jahre. Und weil wir quasi nach biblischer Grundlage arbeiten, haben wir Faktor 4. Und das ist in der Bibel so beschrieben, wenn quasi Ziege, Schafe und andere Dinge quasi Schade erlitten wird, hast du das Recht, das Vierfaches kriegt. Also wenn du einen Hund klaust und frischst, musst du denjenigen, der wo die Frisch hat, ein Stück zurückgeben. Machst du dasselbe mit einem Kuh und einem Ochsen und einem Pferd, musst du 5 Stück zurückgeben. Aber mit 4 rechnen sich das so wunderbar. Weil 4 mal 720 Tage gibt 2180 Tage. Das sind knapp 7 Jahre. Nee, 2800. Nee. 4 mal 7 sind 18, weil du gesagt hast. 720 mal 4. Ja, 2800. Ja. So. Ja, kommt rein. So, und jetzt kommt der Faktor: Tagessatz. Entweder 50 Euro oder 100 Euro. Also Rechtsanwälte, Richter, Staatsanwälte werden mit 100 Euro betitelt, Bußgeld tut sie mit 50. So, ja. Gibt es da nicht einen Hebesatz für die? So wie die Grundsteuer auch? Das ist ja der Hebesatz 4. Das ist ja schon 4. 8% mehr noch? Nein, uns geht es ja nicht um die Summe tatsächlich, sondern um denjenigen zu bewegen, dass er quasi zum Heilungsgespräch daherkommt. Wir wollen diese Sache, diese Angelegenheit vom Tisch. Und dass er wieder nach Recht und Gesetz handelt, weil das Recht steht am Anfang, weil wir Menschen sind, wir sind im Recht, weil das Recht uns in die Wiege gelegt worden ist. Und erst wenn wir jemanden einen Schaden verursacht haben, dann kann ein Gesetz kommen, wenn ich keine Einigung haben will. Außer dann stehen wir vor dem Gesetz. So, und wir wollen ihn dazu zwingen, da umzukehren. Sie werden es nicht tun, gehe ich mal davon aus, und dann wird es eben eingetragen. Ja. Ich sage dem Abi David 30 Tage unwidersprochen. Man soll ja den dreimal wegschicken. Ja. Es zählt, die Zeit läuft ab dem ersten Mal wegschicken und innerhalb von 30 Tagen nur zweimal. Richtig. Okay. Dann kann man also nach 30 Tagen mit den Unterlagen zum Gericht richtig kommen. Ja, dann werden am 25. die Unterlagen fertiggestellt, wie ihr dann quasi das Gericht beauftragt, die Angelegenheit zu bearbeiten. Und dann wird ein Termin festgelegt, dann wird das quasi einberufen und dann wird beurteilt. So, es geht eigentlich um die Heilung. So, und die Heilung, jetzt nehmen wir mal das Thema an, dass ihr heilen wolle. Du hast da quasi fast 300.000 Euro Eintrag lassen und er will noch ein Heilungsgespräch. Was ist das Maximum, was ich will? Na, den Schaden, den sie verursacht haben, meine Energie, die ich reingesetzt habe und die Energieausgleich pro Stunde schlägt, je nachdem, wie es jeder ansieht, bei mir sind es 400 Euro. Und das kann jeder selber für sich entscheiden. Das ist eure freie Entscheidung. Das ist keine Vorgabe. Wenn ein anderer sagt, der arbeitet das für 100 Euro ab für sich, reicht ihm, dann nehmen wir es damit. Aber der Tagessatz dann hinter drauf. So, in der Heilung. Nehmen wir jetzt an, wir einigen uns, dass er das macht. Er zahlt die Tagessätze plus Faktor 1. Also das, was ich fordere, was schon bezahlt worden ist, was ich geleistet habe, das kriege ich und den Faktor 1, der geht in eine Spende rein. Weil es geht uns ja nicht um den Reichtum und den Ding, sondern wir wollen ja quasi was verändern. Wo die Energie mit reingesetzt haben, dass die auch mit dafür... Nee, das geht als Spende in eine gemeinnützige Stiftung von mir aus oder Verein, den wir dann ja selber im Hintergrund habe, weil wir verwalten das und dann ist es so. Das ist das Ziel, also das Ziel ist maximal 10.000 Euro zu kriegen. Das ist dann auch die Verhandlungsbasis, wenn die Nein sagen. Dann wird sich ein internationaler Vollstrecker gesucht, der den Titel nimmt. Und dann muss genau dieses Geld, ist die Grundlage mit dem Vollstreckungs-, mit dem Inkasso-Unternehmer, nämlich meine Forderung, Wahlfaktor nochmal oben drauf, 1, das ist die Verhandlungsgrundlage für das Abkaufen des Titels. Also das Titel mit 300.000 Euro da, ich kriege 10.000 Euro. Was dann der Vollstrecker damit macht, ist mir total wurscht. Ich bin nicht mehr der Gläubiger, das ist dann irgendein Inkasso-Unternehmer, das dann das Beste draus macht. Wie die dann verhandeln, ist mir egal, dass die hinterher pleite sind, keinen Arbeitsplatz mehr haben, nichts mehr und dann bei Hartz IV anklopfen dürfen, ist ja wohl jedem klar. Aber das interessiert mich auch nicht, wir haben ja lange genug Zeit gehabt. So, und dann der zweite Punkt ist, es kann sofort Antrag auf Verhandlung gestellt wäre, wenn ein Schreiber kommt, das mich in meiner Würde beschmutzt. Also wenn ein Schreiber kommt, dass ich quasi was zu zahlen habe und stelle fest, dass es immer ist. Es ist immer eine Nötigung, weil es ja kein Staat ist, weil es aus keiner Grundlage hervorgeht. Und wenn das schon drinsteht, wenn ich es nicht zahle, dass ich quasi der Arbeitgeber hinwende, etc., dann habe ich alle meine Strafkarten zusammen und kann sofort einen Antrag auf Urteil stellen. Schon mit dem Kommen des Bußgeldbescheides ohne Affidavit kann das Gericht beauftragt werden, sofort zu handeln. Keine 30 Tage mehr, sondern in dem Moment wird sofort gehandelt. Urteil, da können Sie sich überlegen. Damit wollen wir denen nicht mehr die Chance geben, 30 Tage quasi drauf zu warten und rumzueiern. Es ist gerade bei Gerichtsverhandlungen und anderen Dingen wichtig, dass es so schnell wie möglich geht. Dass es sofort ein Urteil kommt und sofort innerhalb von 2 Wochen das eingetragen ist. Und dazu braucht man halt die Menschen dazu, dass sie quasi dieser Gebietskörperschaft beitreten, dass man überhaupt auch die Geschworenen zusammenkriegen. Und die brauchen wir dazu. Wenn wir sie schnell umlegen wollen, dann brauchen wir das. So, und dazu gibt es eine Satzung. So, und da möchte ich jetzt jemanden bitten, der gut lesen kann. Der Uwe hat seine falsche Kontaktlinse drin, er hat nur die Kurzsichtigkeit drin. wer möchte gern lesen? Ja, er kann gut lesen, er hat eine gute zarte Stimme, weibliche Leser, wenn man bevorzugt. Ja. Weil er musste immer nicht alles machen. Na, freiwillige vor. Ja, komm, das sind keine schwierige Wörter. Kann ich mal den ersten Punkt vorlesen? 1. Der volle Wortschluss und der volle Satzschluss in dieser Verfassung ist gewährleistet. Schatz. Satz. Schluss. Satz. Schluss. Ja, Schatz hätte ich jetzt gelesen, aber ja, komm, jetzt lese es. Ja. So. Ich bin Legastiker. Du bist Legastiker. Wer bist du? Stell die Formel an, dann fällt es besser. Also die Satzung hat ca. 68 Paragraphen. Jeder 67 Paragraphen. Und wenn während Petra die Paragraphen vorliest, solltet ihr, wenn ihr so einen Paragraph Frage habt, die ihr auch stellt, weil es ist nichts, wenn ihr es hinten nachstellt, sondern immer wenn es vorgelesen ist. Wenn da Fragen sind, Verständnisfrage, dann melden. Ja? Stundensatz. Ja, ich verkaufe mir nicht unter Würde, oder? Ja, wenn ein gescheiter Rechtsanwalt schon so einen Stundensatz hat. Ja. Boah. Martin, was hast du gemacht? Ich krieg den Beistand von Robert. Ach so. Ganz über einmal ist es so. Der Petra, der liest sich das vor und wenn ihr Fragen habt zu diesem Artikel, sofort melden, damit wir quasi das sofort besprechen können, weil ihr müsst das zumindest im Ansatz verstehen, weil danach wird das Bekenntnis dazu abgeben. Ihr kriegt ja dann auch die Datei dazu, dass ihr es auswendig lernen könnt, wenn ihr es wollt. Schön, ja. Ne? So, aber jetzt liest die Petra. Zweiter Punkt ist, alle Mitglieder des Global Public Offen Directors and Debtors Register geben den vollen Wortschluss und den vollen Satzschluss durch ein Wörterbuch. Ja, das Hammer. Was ist das? Lass einfach kein Wiederholungsregister oder sag G-Party-Register. So heißt G-Party-Register. Was sonst viele Schilder zu mir ab. Global Public Offen Directors and Debtors Register heißt nämlich globales, öffentliches Angebot. Für die Übersetzung kriegt er ein Blatt Papier, wo jedes Wort von diesem Global Public Offen Directors and Debtors Register von Englische in Deutsch mit allen Wortbegriffen vorbereitet ist, da werden wir uns über die einzelnen Worte jetzt nicht diskutieren, was das ist. Ich kriege da aus Übersetzer von Google alle Begriffe, die quasi damit gemeint sind, dann an die Hand. Ihr könnt da quasi die Worte dazu aussuchen. Na? Also Punkt 3, jeder der Dokumente in das Global Public Offen Directors and Debtors Register eingibt. Was? Jeder der Dokumente in das Global Public Offen Directors and Debtors Register eingibt, muss das volle Verständnis der Worte und der Sätze in den eingegebenen Dokumenten haben. Versäumnis, das volle Verständnis der Worte und der Sätze in den eingegebenen Dokumenten zu haben, macht das Dokument null und nichtig. Alles klar? Welche Dokumente sind da gemeint? Übersetzt das einmal ins Deutsche, Martin. Die Dokumente, die wir erstellen. Die Dokumente, die wir dazu erstellt werden. Lies nochmal vor. Also ich dritte Punkt nochmal. Jeder der Dokumente in das Global Public Offen Directors and Debtors Register eingibt, muss das volle Verständnis der Worte und der Sätze in den eingegebenen Dokumenten haben. Versäumnis, das volle Verständnis der Worte und der Sätze in den eingegebenen Dokumenten zu haben, macht das Dokument null und nichtig. Was muss ich da drunter verstehen? Dass du verstehst, was du da erstellst. Der volle Wort- und Satzschluss ist, damit die Vorgabe, die quasi in den Formularen drin sind, die so drin stehen bleiben und nicht verändert werden, weil wenn da durcheinander drin ist, dann hat es keinen Anfang und kein Ende. So wie wir quasi beim Global Common Law am Schluss immer dieses hineinschreiben, was ich beeide etc. etc. Ja, ja. Dass es alles genauso ist und nicht irgendwo da einer sich da die ganze Dinge auseinandernimmt und Selbstläufer macht, wie es quasi diese komische Rechtskonsulenten da. Okay. Und dann der fünfte Punkt, das Global Public Offen Directors and Debtors Register wird einzig und ohne Ausnahme durch die Gesetze und Prinzipien der Heiligen Schrift der Bibel regiert. Dann der sechste Punkt, jedes Mitglied, das versäumt, den vollen Wortschluss und den vollen Satzschluss zu leisten, enthebt sich automatisch der Position. Die Kasse, wir schließen nicht drauf. Der Position als Träger. Ah, okay. 18 Minuten. Ja, das wird bei einem anderen so durchstellen. Gibt es eine Frage? Ich habe eine Frage, was heißt die Bibel dann? Ganz einfach, die Bibel. Ich bin nicht gottgläubig. So. Wieso? Wer sagt, dass sie in der Bibel gottgläubig sein muss? Ah, das ist gut. Steht doch drin. In der Bibel steht drin, es ist eine Handlungsanleitung für dein Leben, wo du dir verschiedene Dinge rausnehmen kannst. So, wir haben nichts mit der Kirche am Hut, nichts mit der Religion am Hut, und du darfst Allah, Manitou und alles dazu denken, sondern die Bibel ist die Grundlage dessen, weil die immer weltweit anerkannt ist. Und als Beispiel, damit ihr das ganz einfach nochmal seht, jetzt nehmen wir mal die Straftat Diebstahl. Die Straftat Diebstahl hat im deutschen Strafgesetzbuch garantiert, und da wollen wir nicht übertreiben, aber 200 Paragraphen werden nicht reichen. So, wenn ich aber sage, ich beziehe mich auf die Bibel und in der Bibel steht nur drin, wenn ein Schaden und ein Verlust erlitten worden ist, habe ich ein Recht auf einen Ausgleich. Wenn ich dir jetzt deinen Geldbeutel stehle, ja, dann wäre man im Strafgesetzbuch bei Diebstahl, je nachdem wie ich es mache, bewaffnet, unbewaffnet, aber machen wir mal einfach. Was jetzt steht hier da? Was noch? Eventuell Verlust, wärst du Millionär, der ist drüber lachen, aber das ist es so. Es kann sowohl Schaden und Verlust, das heißt, ich brauche zwei Gesetze, an die ich mich halten muss, um nicht ein Dieb zu sein. Wenn ich jemanden umbringe, was jetzt steht da? Das Allergleiche. Wenn ich eine Frau sexuell malträtiere, ist für manche eine Freude, für manche ein Schade. Na, aber es entsteht irgendwas. Und wenn es hinterher der Schade ist, weil du schwanger worden bist und jemand muss dafür bezahlen, das kann man sehen, wie man will. Wenn es eine Freudeakt war, ist aber zum Schluss. Wo sagt er, ja, Alter. Ich brauche zwei Richtlinien, wo ich mich dran halte. Wenn ich mich da dran halte, habe ich mit der ganzen Welt Frieden. Weil da brauche ich keine Armee, weil ich will ja dem sein Gold nicht, ich will dem sein Öl nicht, weil ich habe ja einen Mund, ich kann ja quasi nicht sprechen. Chef. Na, werde ich auf. Das ist ein Punkt. Ja. Was heißt denn Wortschluss und Satzschluss? Die Leute, die behaupten, dass die Bibel das älteste Konvertsbuch der Welt ist. Nein. Nicht? Nein. Noch beide Englische. Natürlich hat die Bibel, natürlich hat die Bibel Handelsrecht drin. Ganz einfaches. Ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. So wird Handel getrieben. Jetzt kann man das Handelsrecht nennen oder quasi, dann nachher noch mal was vorlesen, wie das ist, wie Eigentumsübertragung eigentlich rechtlich über den Weg geht. Nämlich, wenn wir beide uns eignen, Eigentum zu tauschen, können das nur wir zwei machen und nicht ein anderer Anordner durch ein Gesetz. Also das kann man das sehen, ist es ein Handelsrecht? Natürlich wurde Handel getrieben, deswegen gab es ein Ja und ein Nein. Und vielleicht und könnte man nachverhandeln und könnte man nochmal nachdiskutieren, wie ich heute Morgen gesagt habe. Wenn der Handschlag drauf ist, ist der Handschlag drauf. Aber manche versuchen was in unserem Ding hinterher nochmal, können die noch nicht sagen. Es ist ein Ja und dann ist es erledigt und das Nein bleibt Nein. Warte mal, schön. Da war noch was mit dem Wort- und Satzschluss. Wort- und Satzschluss ist ganz einfach so: ein Wort, eine Bedeutung. Ein Satz, eine Bedeutung. Alles, was anders geschrieben wird, das geht völlig. Ja. Ja, es muss schlüssig sein. Also wenn einer wenn ein Diebstahl begangen worden ist, wird vom Diebstahl gesprochen. Ende. Ja. Und im Satz ist es dann auch, er ist schuldig des Diebstahls oder er hat den Diebstahl geleistet. Das heißt, es sind immer definierte Sätze. Es geht bloß um die Definition im Abhinavita drin. Dürfen keine unbestimmten Rechtsbegriffe verwendet werden. Ja, genau. Damit dann keine Romane mehr schreiben, da schreibe ich nur halt den Betrug geleistet. Dann wenn ist der Betrug definiert, dann ist er schuldig und schuldige Bereicherung. Fertig. Die Gegenseite muss noch bereichern. Der siebte Punkt. Jede öffentliche Position ist nur durch die Wahl der lokalen und der größeren Gemeinschaft der Mitglieder des Global Public Offener Representatory Registers erreichbar. Der achte Punkt, jede öffentliche Position kann nur von den Mitgliedern des Global Public Offener Representatives Registers gehalten werden. Neunter, da jeder Mann und oder jedes Weib, die eine öffentliche Position in dem Global Public Offener Representatives Register innehaben, machen ihre Position und ihren Namen in den Open Market Publikationen korrekt geschrieben mit vollem Wortschluss bekannt. Ja. Zehnte, das Private ist das Private und das Öffentliche ist das Öffentliche. Elftens, alle Mitglieder des Global Public Offener Raptors und Debtors Registers sind friedlich. Der zwölfte Punkt, alle Mitglieder des Global Public Offener Raptors und Debtors Registers müssen das Leben leisten. Heißt? Das Leben leisten heißt einzutreten, wenn jemand in Not ist und immer fürs Leben da sein. Also wir zerstören nicht Leben, sondern wir leisten Leben. Indem dass wir anderen helfen. Da habe ich eine Anmerkung, so mit diesem Register seid ihr auch verpflichtet, einen Dritten, wenn er sieht, dass dem Unrecht getan wird, zu helfen. Der 13. Punkt, das Öffentliche und das Private ist nur für den Zweck des Friedens, der Erziehung und des Wohlwollens. 14. Alle Mitglieder des Global Public Offener Raptors und Debtors Registers leisten die erzieherische Rolle zu dem Wohl der globalen Gemeinschaft. 15. Punkt, alle für einen und einer für alle. einmal für alle, alle Vereine. Ja, wir haben ja auch eine Muskelkette. Die haben gewusst, wie es geht. Das sehen wir wieder bei der Spenderkasse, ne? 16. Punkt, alle Mitglieder des Global Public Offener Raptors and Debtors Registers sind pflichtgebunden und sind ehrengebunden. 17. Jegliches intellektuelle Eigentum und jegliches physische Eigentum ist voll respektiert. Der 18. Punkt, alle Mitglieder des Global Public Offener Raptors and Debtors Register müssen ihre Pflichten im gleichen Ethos in der Privat- und Öffentlichkeitsarbeit erfüllen. Vielleicht reicht es, wenn man nur Register sagt, ja? Schreiben wenn man nur Register sagt. Nur Register, okay. Nur Register. 19. Punkt, das Versäumnis des Mitglieds des Registers, ein Verbrechen zu melden und oder aufzuhalten, ist das kriminelle Verhalten und die Vernachlässigung der Pflichten des lebenden Mannes und oder des lebenden Weibes. Alle Mitglieder des Registers, die versäumt haben, das Unrecht anzuzeigen und oder zu stoppen und zu korrigieren, haben ihre Positionen automatisch ab dem Datum, / Punkt, des Wissens des Unrechts verlassen. 20. Punkt, diese Verfassung ist nur für den Nutzen der lebenden Männer und der lebenden Weiber. Und deswegen der Eintritt in der Global Common Law Court. Weil dadurch mich das erste Mal als lebender Mann und als lebendes Weib verifizieren und dann kann ich da rein. Der 21. Punkt, die fiktiven Menschen sind weder in dem Besitz ihrer Sprache noch ihrer Pflichten noch ihrer Gefühle und disqualifizieren sich daher in dem Register. 22. Punkt, der fiktive Mann oder das fiktive Weib besitzt subhuman destruktives Verhalten. Aus diesem Grund wird sein und oder ihr Verhalten von allen Mitgliedern des des Registers eingeschränkt. Was heißt das jetzt nochmal genau? Naja, Todessache, ne? Personen, die wo quasi keine Rechtsfähigkeit besitzen, denen brauche ich keine Beachtung schenken. Wenn sie nicht quasi sich runterbewegen in das Ich-Sein, in das Leben hinein und erkennen, dass sie selbst Mensch sind und nicht so handeln dürfen. Und da sind vor allem die Richter, Polizisten und Anwälte betroffen. Manche andere, die lassen sich ja noch überzeugen, aber hier eben nimmer. Darum sind sie auch so bezeichnet. Deswegen bezeichnen wir sie auch im Abhidhamma als schwachsinnig und inkompetent. Es hat noch nie einer mich welche Beleidigung angegangen, weil ich schwachsinnig genannt habe. Schriftlich. Und das Verbrecher in Kempten wurde dir auch nicht eingefallen. Ja, also, da wissen wir doch, was da ist. Ja. Wir wissen es ganz genau, was der Verbrecher ist. Ja, ich glaube, so. Ja. Wir haben es sofort. Ja, ja. Na, der 23. Punkt. Der Zweck des Registers ist ausschließlich und nur zur Feststellung des Schuldspruches oder des Freispruchs des beschuldigten lebenden Mannes und oder lebenden Weibes und der öffentlichen Auflistung des lebenden Mannes und oder lebenden Weibes wegen der Misshandlungen, der Vergewaltigung und oder Geldwäsche und oder Hehlerei und oder Kindsmissbrauchs und oder sexuellen Kindsmissbrauchs und oder der anderen Leistungen, die Schaden und oder die Verlust verursachen und oder verursacht haben, ohne die Heilung dieser Leistungen, die Schaden und oder Verlust verursachen, eingeleitet zu haben. Das heißt, ich muss es selber machen, mal dann den Text anschauen. Gucken wir raus, den Zuschauer. Alle Leistungen, alle Anklage sind dort drin, die wegen dem wir dort einen Freispruch oder einen Schuldspruch kriegen können. Und das sind die Anklage, Teil von den Anklagen, die schon im Abhidhamma drin sind. Und der Schuldspruch kommt ja nur, wenn die nicht bereit sind, eine Heilung einzuleiten und meinen Verlust und meinen Schaden auszugleichen, der mir mit der Bearbeitung bereits entstanden ist. Weil ich werde ja genötigt, durch dieses Schreiben dieser Behörde mich hinzusetzen und meine wertvolle, kreative Zeit dafür zu benutzen, denen Wissen beizubringen. Zum Beispiel. Na, das ist es. Ich muss Zeit opfern und diejenigen, die schon Strafbefehle und anderes bearbeitet haben oder drinstecken, die wissen, wie viel Zeit das da drin hängt. Und deswegen steht es eben da drinnen, wenn die eben nicht bereit sind, Schaden und Verlust eben in die Heilung zu bringen. Heilung ist das oberste Ziel. Der 24. Punkt. Es liegt in der Gerichtsbarkeit und ist die Verpflichtung der Mitglieder des Registers, an alle Institutionen, die in der Angelegenheit betroffen sind, über das Urteil zu informieren, zu dem die Geschworenen des Registers gekommen sind. Schon klar. Ja. Eintragung, quasi diese Eintragungen sind da damit gemeint, wenn das Urteil da ist, dass die an die Behörde geht, an den Angeklagten, an die Banker und in die Vollstreckungsregister rein. 25. Der Schuldspruch und oder der Unschuldspruch muss einstimmig erfolgen. Bei 13 wird das nicht immer das heißt. Doch, es muss einstimmig sein. Dieser Schuldspruch muss einstimmig sein. Es gibt noch Regularien da drin in diesem Register, dass ich dann, wenn das zum wiederholten Male quasi 12-1 ist, sich die Geschworenen darauf einigen können, weil derjenige ja vielleicht eine gewisse Befangenheit hat aus irgendwelchen Gründen und sagt, ich kann da nicht schuldig sprechen, dass ich dann darauf einige, dass er aus der Urteilssprechung rausgeht. Dann werden nur 12 gezählt und dann wird wieder Einstimmigkeit erzielt. Es geht nur einstimmig. Müsste der nicht ausgetauscht werden? Nein, der wird nicht ausgetauscht. Er verzichtet darauf, quasi seine Stimme abzugeben und bleibt aber drin. Es hat jeder gewisse. Es kann ja sein, dass einer Müller-Meyer hat und weil deine Tochter mit diesem Müller-Meyer oder irgendjemand über die Ecke ist und du sagst, jetzt muss ich gerade diesen Fall bearbeiten und den kenne ich noch und ich enthalte mich der, denn ich kann da nicht Ja und nicht Nein sagen, aus Gewissensgründen. So, um dir nicht quasi was aufzuzwingen, irgendein Ja abzuringen, darf sich die Gruppe darauf verständigen, dass, wenn es in der zweiten Abstimmung wieder so ist, dass derjenige, der wo das Nein da eben zu dem Urteil gemacht hat, freiwillig darauf verzichtet und dann werden nur 12 Stimmen gezählt. So, deswegen Einstimmigkeit. Die Einstimmigkeit ist auch von der Seite wichtig. Ich brauche dann gar keine so ein Ding machen. Wir wissen, jeder Brief ist schon Schuldspruch. Aber es gibt immer noch bestimmte Situationen, wo ein Ja oder Nein sich umdrehen kann. Und darum geht es. Und es muss berücksichtigt sein. Und deswegen steht es da drin. 26. Punkt. Das Verfehlen der Geschworenen, ein einstimmiges Urteil zu sprechen, löst automatisch den Neuanfang des Verfahrens mit neuen Geschworenen aus. Ja, da haben wir es ja. Mit 13 neuen Geschworenen ist ja. Ja. Ja. Nur ein Teil. Komplette Mannschaft. Also, mich interessiert das, deswegen frage ich jetzt auch. Wir sind ja alle Menschen und wenn jetzt beispielsweise einen Hass oder Wut noch hat und das dann da zur Geltung bringt, dann stimmt doch das nicht. Ja, das wird aber immer so sein, dass noch nicht jeder in der Mitte drin ist. Und oftmals eben solche, man ist ja noch in zwei Welten drin, nenne ich es einfach Welten. Und manch einer hat eben noch mit sich ein Problem und mit dem Innen und mit dem Außen. Und geht mit Hass da rein. Schau nicht richtig. So, deswegen sind eben diese Paragraphen so drin. Und deswegen auch heute Morgen diese kleine Ansprache, wie geht man quasi mit seiner Zerrissenheit, die jeder in sich drin hat, tatsächlich um wieder in die Mitte zu kommen und auch ein gerechtes Urteil sprechen zu können, trotz dem ganzen Hass und Ding. muss ich immer irgendwo gerecht bleiben. Es wird nicht immer gelingen, aber wir haben extra dann dafür gesorgt. Und deswegen ist es auch gut so, dass quasi keiner von uns eventuell ein Urteil über unsere Abi Davids hier sprechen muss. Ja? Wenn es der Philippiner macht, ist dann muss nur übertreiben. Der hat den Bezug gar nicht dazu, zu dieser Ding. Der sieht nur diese Fakten, die ihm dargebracht werden. Und der tut sich dann leichter, quasi dort damit nicht berührt zu werden und ein Urteil zu machen. Aber es kann dennoch vorkommen. Hat noch jemand gesagt? Ja. Das war gut, was du gesagt hast, Martin, dass ich ihn geschworen oder rausnehme. Das kommt da. Sehe ich in 25 und 26 ja. Nicht gegeben. Ja, jetzt warte halt weiter. Das könnte geschworen herausnehmen, ja, bis die Tätigkeit aufkommt. Warte. Kommt da alles. Und der 27. Punkt, es liegt bei den lebenden Männern und Weibern des Prozesses, ein oder zwei Geschworene zu entlassen, unter der Bedingung, dass alle lebenden Männer und Weiber die Entscheidung Einstimmung und des freien Willens zum Zweck der Urteilsfindung getroffen haben. Hast es? Ja. Ja. Ja. Das war's. Ja. Könnte es dir nicht eigentlich eines Tages mal den Artikel 304 von der Weimar vom Versailler Vertrag erfüllen? Weil die gemeinsame Rechtsprechung im Versailler Vertrag war ja von nicht kriegsführenden Staaten. Also ja. Weder die Deutschen noch die Franzosen. Und ja. Die haben ja darüber geurteilt. Ja. Dann müssen wir ein paar Philippinen finden. Ja. Paar, deswegen machen wir diese ganze Geschichte. Ja, die ja. Weiter. 28. Punkt. Das Versäumnis des Angeklagten, an der öffentlichen Anhörung des Registers teilzunehmen und oder innerhalb von 30 Tagen den Widerspruch einzuleiten, ist automatisch die Verifikation des Schadens und oder Verlustes, der vom Angeklagten verursacht wurde. Versäumnis innerhalb von 30 Tagen den vorgebrachten Behauptungen nicht zu widersprechen, gibt der Jury die Befugnis und die Gerichtsbarkeit, um das Urteil in Abwesenheit des Beschuldigten zu fällen. Hm. 29. Das Versäumnis des Angeklagten, an der öffentlichen Anhörung teilzunehmen, ist automatisch die Bestätigung, dass der Angeklagte in Abwesenheit des Angeklagten die Richtigkeit und die Gültigkeit der Anhörung uneingeschränkt anerkennt. 30. Der Schuldspruch der Mitglieder des Registers ist endgültig und unwiderruflich und korrekt. 31. Alle Urteile werden ausschließlich von den lebenden Männern und oder lebenden Weibern der Jury von mindestens 13 Mitgliedern des Registers gefällt. 32. Die Mitglieder des Registers sind selbstverwaltend. Heißt? Wir verwalten uns selber. Selbstverwaltung ist wie diese Selbstverwaltung, was ihr mal gemacht habt. Mhm. Wir verwalten uns. Wir verwalten uns selber, wir dann keine Verwaltung aufbauen und dann irgendwo was machen, sondern wir sind eigenständig für unser Tun und Handeln verantwortlich, dass wir quasi diese Dinge in diesem Register und die Anforderungen erfüllen. Es ist die Selbstverwaltung und Selbstverantwortung, das zu machen. Wir brauchen niemanden, der uns was vorbetet. Und wer kontrolliert das? Spätestens, wenn ein Urteil nebenum geht, dann wird man sehen, dass die Verwaltung nicht richtig läuft oder wenn irgendwelche Dinge im Gericht vorkommen, die nicht quasi dem Register der Verfassung hier entsprechen, dann erklärt man das, was in der Verwaltung, in der Selbstverwaltung nebenum läuft. So, man erkennt es an dem Handeln und Tun, wirst du sie erkennen. Immer, schon immer so gewesen. Wenn einer meint, er kann quasi Bestechungsgelder zum Beispiel da annehmen und ein Urteilssteuer quasi, da wird es rauskommen, dass es nicht mehr so läuft. Und dann sorgt die Selbstverwaltung schon dafür, dass er quasi da rauskommt und ausgeschlossen wird. 33. Die Nichtmitglieder haben kein Mitspracherecht in dem Register. 34 alle Mitglieder und oder Nichtmitglieder des Registers, die den Rat des Registerkonzils und der Mitglieder des Registers suchen, sind dazu berechtigt. Das heißt, dass auch einer, der wo außerhalb ist, den Rat des Registers suchen darf. Auch der kann eventuell die Gerichtsbarkeit nutzen. Er darf dort anfragen, wenn er um substanzielle Dinge ein Urteil braucht. Weil in diesem System gibt es ja nur die Form. Wir sind aber für die Substanz zuständig. Und in deutschen Gerichten wird nur formal verhandelt und für Sache. So, und deswegen kann da was gemacht werden. 35. Jede der öffentlichen Positionen kann nur durch die Wahl erhalten werden. Wenn sich einer aufstellen lässt und sagt, ich will quasi Geschworener sein, dann muss er sich quasi mit einem kurzen Zweizeiler bewerben, muss sagen, warum er die Fähigkeit besitzt. Und dann dürfen die Mitglieder darüber abstimmen, wenn wir ihn dazu haben, weil er eben die Fähigkeiten besitzt. Wir kennen ja nicht alle in- und auswendig, und dann muss er seine Fähigkeiten offen tun. Meistens sieht man es, wie er seine Briefe schreibt und Ding, da weiß man ganz genau, der passt als Geschworene mit Nein, das ist überhaupt kein Problem. Aber er muss nun mal vorgeschlagen und gewählt werden. So wie es im Rechtssystem in Amerika wird ein Richter vorgeschlagen oder der Staatsanwalt, und der stellt sich zur Wahl, dann wird er gewählt für eine bestimmte Zeit. Dann muss er sich wieder aufstellen lassen. 36. Punkt. Vernunft und Logik sind die Grundlage für alle Pflichten. Alle Mitglieder des Registers müssen ihre Pflichten mit Vernunft und Logik erfüllen. 37. Punkt. Die Kontrolle der Gefühle und oder der Emotionen macht die besten Treuhänder. Alle Mitglieder des Registers müssen ihren Gefühlen und oder ihren Emotionen die richtigen Worte geben, um ihre Gefühle und oder ihren Emotionen in Einklang bringen zu können. Naja, man kann im Gericht nicht rumschreiben. Ich habe eigentlich auf eine Frage von vorne gewartet, die gar nicht gestellt wurde, also stelle ich sie. Die Frage ist nicht gekommen, dass quasi der Angeklagte zum Gerichtstermin eingeladen wird. Es ist nicht die Frage gekommen, ja, wie nimmt denn der teil? Wo muss der hin? Ja, wir machen es so, dass er per Videokonferenz auch teilnehmen kann an der Verhandlung. Also die Verhandlung wird dann, nehmen wir mal an, in der Philippinen abgehalten von dem Gericht, und der ist per Videoschaltung dazu geschaltet dann, um damit quasi Fragen gestellt werden können zu der Anklage, dass er darauf antworten kann. Also es wird ihm die Technik dann zur Verfügung gestellt und oder direkt an den Ort eingeladen, an der Verhandlung teilzunehmen. So, das ist wichtig, dass nicht von vornherein quasi das eben ausgeschlossen ist. Wenn der Weg zu weit ist, weil es alles global ist, muss man die Möglichkeit durch technische Mittel schaffen. Was zum Beispiel in Amerika, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie werden in Amerika für die Staatsanwaltschaft Haftbefehle beantragt? Indem sie eine Videokonferenz mit der Staatsanwalt machen. Vom Polizeirevier aus über der PC wird eine Videokonferenz gemacht, die erklärt ihre Fakten, was sie gefunden hat. Und die Staatsanwalt sagt, okay, das reicht mir, stellen Haftbefehl auf, der wird dann ausgestellt, das Mail drauf und die Drucks raus. Videokonferenz. Wir sind in der Moderne gekommen. Der 38. Punkt. Wir, die Mitglieder, sind pflichtgebunden, korrekt zu sein. Was ist Korrektheit? Die vollständige Kommunikation ist die Korrektheit. Ein Wort, eine Bedeutung ist die Korrektheit. Eine Bedeutung pro Satz ist die Korrektheit. Standardmäßig ist die nicht korrekte die Fiktion und die fiktive Darlegung der Sprache. Okay. 39. Punkt. Der Zweck des Registers besteht darin, unsere ehrengebundene und pflichtgebundene Position zur Wahrung der Tatsachen zu erfüllen. Die Fakten sprechen für sich und geben die Wahrheit und das Heilmittel, denn der Lügner kennt die Wahrheit. Der 40. Punkt. Dem Übeltäter ist die Gnadenfrist von 30 Tagen und 45 Tagen international gegeben, um deren Position zu stoppen und zu korrigieren. 41. Punkt. Alle gewidmeten Deputy Sheriff Positionen sind nur durch Wahl möglich. Das ist eine Ausübung seiner Tätigkeit. Wie im System auch. Hilfsbeamte darf er einstellen. Ja. 43. Punkt. Jeder der fähigen lebenden Männer und jede der fähigen lebenden Weiber in einer Position kann für die Wiederwahl antreten. Die 42 steht aus Versehen, oder? Ja, stimmt, da fehlt Ihnen was 42. Boah, Jungs. Ich hab's nicht geschrieben. Okay, ich hab Punkt. Jede der lebenden Männer und der lebenden Weiber, die eine Position in dem Register innehaben möchten, sind durch das Registerkonzil zu bewerten, um herauszufinden, ob sie die Fähigkeit haben, diese gewählte Position innezuhaben. 45. Jeder der Männer oder Weiber, die mehr als eine gewählte Position in dem Register haben wollen, ist durch das Registerkonzil zu beurteilen, ob er oder sie die Fähigkeit hat, zwei gewählte Positionen zu halten. Das Wollen und oder Bedürfnis für die Abhaltung zweier gewählter Positionen ist mit dem Registerkonzil zu verhandeln. Keine Frage. Da vielleicht behindert sich die zwei... Die Arbeit ist es ganz einfach. Keiner ist oftmals in der Lage, zwei Positionen zu halten. Wenn ich zwei Positionen habe, dann sitzt doch quasi, das ist eine Machtzusammenballung, die ich habe, die einmal nicht gewollt ist. Sieht man, das machen die Parteien gern, indem dass der Vorsitzende dann auch noch die andere Position innehat. Und das sind Amt und Würde sind nicht getrennt und da entsteht quasi eine Machtposition, die nicht gewollt ist, und die Fähigkeiten, die werden auch gesplittet dann in dem Moment. Man kann nicht beide Dinge gleich gut machen, das ist eben so. Entweder bin ich in dem einen Thema drin und tue mir da meine Energie rein, dann muss ich die andere vernachlässigen. Es kann aber durchaus sein, weil durch eine Krankheit oder durch einen Todesfall oder egal was, vorübergehend, kommissarisch mal eine Position damit begleitet werden muss. Aber es sollte nicht auf Dauer sein und da nicht Sinn und Zweck hier sein, deswegen ist das da mit drin. Also kurz, um es begreiflich zu machen, ja. Es geht nicht Sheriff und Richter und Geschworene in einer Funktion, Richter und Sheriff in einer Funktion, das beißt sich. Ja. Es geht aber zum Beispiel Sheriff und Geschworene, die Möglichkeit besteht. Weil das ist von der Rechtsposition her miteinander vereinbar. Das ist eigentlich alles, was dahinter steckt. Da gibt es Doppelposition. Der Richter hat die AK gezogen, die hat nur einen Einzeljob. Wie viel? Ich glaube, 50. 46. Punkt. Jeder der lebenden Männer und oder der lebenden Weiber, die einander bewusst missverstehen, engagieren sich in der subhumanen Tätigkeit der fiktiven Darlegung der Sprache. Es ist das Ethos, dass wir jegliche Anstrengung unternehmen, einander zu verstehen. Die Absicht, Schlupflöcher zu finden, ist das vorsätzliche Ersinnen des Missverstehens und ist symptomatisch und damit disqualifiziert ist das Mitglied. Ja. Das ist das, was ich System gerne mache. Ah, okay. Schlupflöcher, um die andere auszulockern. Das Verurteile wäre das Subhuman quasi. Und das begriffe, dass man das nicht macht. So, wenn ein Schlupfloch da ist, ist es offenkundig vorgetragen, dass es geschlossen wird. Und nicht benutzt wird für eigene Zwecke. Was könnte, also so ein Schlupfloch beispielsweise sein? Na, wissen wir nicht, weil wir noch keine Erfahrung haben. Das wäre jetzt reine Spekulation, dass irgendwo ein Schlupfloch entsteht, wissen wir nicht. Aber man muss in solchen Satzungen darauf hinweisen. Weil danach ist es viel zu schwierig, wenn hunderte, tausende in der Satzung drin sind, eine Satzungsänderung hinzukriegen, weil ja alle Zustimmung. Es ist wie eine Verfassung. Eine Verfassung kann nur von allen Mitgliedern geändert werden. Bist du aha? Die bis zu dem Zeitpunkt drin war. So, deswegen nennen wir das Verfassung und Satzung. Wenn die unterzeichnet ist, ändert so schnell keiner mehr was an dieser Satzung. Da müssen dann alle eingeladen werden, um die Änderung zu diskutieren und dann reinzubringen. Damit ihr mal wisst, was der Unterschied zwischen Grundgesetz und der Satzung ist. Ich unterzeichne die, bin Mitglied, bin beigetreten und ohne meine Stimme kann nichts mehr verändert werden. Da hat die Stimme mal tatsächlich das Gewicht, was sie haben muss. Ohne mich geht nichts. Und deswegen ist das da drin. 47. Jegliche Autorität basiert nur auf der Gerichtsbarkeit des Wissens und oder des Wissens aus erster Hand. 48. Jede Überprüfung der verfassungsrechtlichen Fragen des Registers kann nur von der Global Public Offener Raptors and Debtors Register Assembly überprüft werden. So scheiße, das habe ich nicht übersetzt. Was ist ein Assembly? Das war klar, dass das kommt. Ich kann es euch, das ist auch Versammlung. Assembly. Versammlung. Jede Überprüfung der fassungsrechtlichen Fragen des Global des Registers kann nur von der Registerversammlung überprüft werden. Das weißt du, kurz fassen. 49. Punkt. All die Mitglieder des Registers sind ausschließlich an den Prinzipien und Gesetze gebunden, die in der Heiligen Schrift der Bibel dargelegt sind. Ja, ist halt jetzt doppelt drin. Ja, einmal zusammen. Das Gebunden an die Gesetze in der Bibel. Was wir ja vorhin schon mal gehabt haben, nämlich Schade und Verlust. Und dann gibt es ja noch die 10 Gebote, was drin sind, und viele andere Gesetze, an die halten wir uns. So, und als erstes gilt Schade und Verlust. Und wenn das erfüllt ist und die anderen Gesetze, wenn wir die achten, werden wir nie wenn wir die Gebote achten, werden wir kein Problem mit dem Gesetz kriegen. Ja, das sind sozusagen Gebote und Gesetze. Wenn ich Gebote achte, dann komme ich mit dem Gesetz nicht in Konfrontation. Und im Neuen Testament sind die Gesetze drin, wenn ich mich danach halte, dann werde ich auch nie in Unrecht kommen. Müsst alle die Bibel wieder lesen, studieren. Ich habe auch neu angefangen, die Bibel zu lesen. Ist noch vieles offen, werden noch viele Fragen kommen, aber... Das ist kein großes Ticket, das ist kein Ticket. Ja. Wer noch keinen Satz hat, das ist schnellstmöglich wieder eine Bibel anschaffen, weil das ist unsere tägliche Arbeit, die wir immer dabei haben werden. Ruhe! Der 50. Punkt ist, die Gerichtsbarkeit des Registers ist nur im Hier und Jetzt. 51. In dem Hier und Jetzt sind alle Männer und Weiber. In dem Hier und Jetzt sind alle lebende Männer und lebende Weiber. Das muss heißen. Ja. Richtig, in dem Hier und Jetzt sind alle Männer und Weiber, lebende Männer und lebende Weiber. 52. Punkt. Alle der lebenden Männer und der lebenden Weiber haben den vollen Wortschluss und den vollen Satzschluss gemeinsam. Gemeinsam bedeutet? Naja, das ist für Frauen dann ist es nicht quasi, wie heißt das moderne, was? Nicht die Frau unterdrückt. Wir unterdrücken damals nicht, und sondern recht die Dinge sagen. Wir stellen uns gleich. Schön. Der 53. Punkt ist, alle der lebenden Männer und der lebenden Weiber haben den Globus gemeinsam. Des Weiteren haben alle lebenden Männer und der lebenden Weiber das Register gemeinsam. 54. Das Register ist global. Der 55. Punkt, die Gerichtsbarkeit des Registers. Was? Verdoppelt? Das ist global. Das zweimal hintereinander. Die Gerichtsbarkeit auch. Also einmal die Gerichtsbarkeit, das Register ist global und die Gerichtsbarkeit des Registers ist global. Das ist alles doppelt. Das ist Punkt 56. Der 56. Punkt ist, die Gerichtsbarkeit des Register Councils ist global. Weiter vorne ist das gestanden, wie man quasi uns war. Die Globalisierung. Die Globalisierung global. Hat das auch nicht auf den. Moment. Globalisierung hat hier gar nichts damit zu tun. Wir sind nicht in der Globalisierung, sondern das heißt, dieses Gericht ist in der ganzen Erde gültig. Um die Kugel rum, ob das einer flache Erde, hohle Erde, runde Erde nennt, dieses Gericht ist von A nach B, von C nach D, immer von Anfang bis Ende gültig. Über alle Linien des Planeten, das ist global. Anderes Wort haben wir dafür. Im ganzen Erdekreis, weil es lässt sich immer einen Kreis machen. Also nennen wir es Erdekreis, man nennt es jetzt global. Wenn man mit global nichts anfangen kann, muss es sich eine Definition geben, dass es eben überall ist. Also global hat nichts mit Globalisieren zu tun. Ich habe versucht, dass es auch richtig ist. Nein. Das interessiert niemand. Der oder rein will, muss sich der Satzung und des Inhalts der Satzung anerkennen und danach leben. Also egal welche Religion, welche Konfession, wir machen doch keinen Unterschied. Schwarz, Weiß, Grün, Rot, Gelb, Maßregel. Jeder darf rein, der sich an die Satzung hält. Fertig. Der 57. Punkt ist, jeder der Mitglieder des Registers und damit einer der Autografierer dieser Verfassung werden möchte, muss zwei Zeugen haben, die auch Mitglieder des Registers sind. Zu was das? Um keine faule Eier reinzukriegen, wie es beim Job Common Law ist. Wo ist Renate? Wir haben geladen, wir brauchen keine Zeuge, wir kennen die meisten, weil es aufgrund der längerer Zusammenkunft. Wenn jetzt aber der Gerhard sagt, ich bringe Kau mit, Kau kennt niemand, dann darf er der Zweite, wo ihm, wenn ich das okay gibt, wenn er man nicht schaut, das ist der Gerhard. Das ist Verantwortung. Es geht um die Verantwortung, dann zu übernehmen. Wenn ich jemanden mitbringe und gebe mein Wort, dass es ein fairer Mensch ist und genauso gerecht zu handeln, und dann gehe ich da raus. Ist es so? Früher hat man in Kreisarbeit in der Gemeinde, wenn man Bürger werden wollte, zwei oder drei Leute hinterher bringen müssen, wenn man vor der Zeit quasi Bürger des Ortes werden wollte. Fürsprecher hat es da gegeben. Erst bis 19, ich weiß nicht, ob es bis in der Weimarer Republik noch so war, ja. Aber es gab Fürsprecher. Wenn ich von einer Gemeinde in die andere gezogen bin, um Bürgerrechte zu bekommen, muss ich Fürsprecher haben. So, da kommt das Wort Bürger und Fürsprecher her und genau das geht hier auch darum. Weil wir kennen nicht jeden, je größer das es wird, desto gefährlicher ist auch das eine Unterwanderung und Einsickerung von Elementen kommt, die wir gar nicht haben wollen. So, und dann sind uns Fürsprecher natürlich die wichtig sind, die dann auch checken, dass es ehrliche Menschen sind. Darum geht's. Der 58. Punkt. Jedes der Autographen ist mit einer Kopie der ursprünglichen Verfassung und den Autographen von 998 Mitgliedern verbunden. Für jeweils 999 Mitglieder ist ein Exemplar der Verfassung mit den 999 Autographen und Siegeln der 999 Mitglieder zu binden. Das heißt jetzt? Das heißt, es werden Urkunden erstellt mit der Satzung. Da wird so eine Satzung genommen und da kommen 999 Mitglieder hintereinander, also so eine Mitgliedsliste, wie wir heute Morgen gemacht haben. Da steht aber oben drüber, für was das ist. Und sobald 999 zusammen sind, wird ein Buch daraus gebunden. Da wird auch nichts mehr reingetan und nichts mehr rausgetan. Da wird das nächste anfangen. Also jedes Buch wird mit 999 Mitgliedern gefüllt und jedes Mal dann so eine Urkunde gemacht, die dann auch nicht mehr aufgelöst wird, sondern die ist und bleibt. So, wir wollen da anders vorgehen wie beim Global Common Law Court, dass wir da gleich Bücher machen. Während der Global Common Law Court offen ist und deswegen dürfen wir die Zettel nicht zusammen machen. Die bleiben lose immer da und hier. Aus der Erfahrung vom Ersten, was machen wir kleine Bücher. Und dann die binden und die sind dann da. Nee, weil meistens ist quasi, das hängt mit der Anzahl der... Ja, es ist ganz einfach so, beim Global Common Law war es so, dass 9 Autographen pro Blatt waren, beim G-Party Register ist es so, dass 10 drauf sind. Das habe ich ihm Peter aufs Auge gedrückt, bloß war die Verfassung schon geschrieben, er konnte es nicht mehr ändern. Sonst wäre es 1000 geworden. So, jedes Mal wird so ein Block eben von 10 Blättern, die wo zugestimmt haben, zusammengebunden und bleiben zusammen. Ja? Das heißt, eine Zustimmung für die Kamera ist nicht gleichzeitig. Das ist die. Ja. Oh, noch Zeit auf der Karte. 59. Punkt. Der Bindevorgang ist ein blaues Band, das auf der linken Seite durch zwei Stammzeuge geführt wird. Das blaue Band ist mit dem Siegel dieses Gerichts befestigt. Ja. 60. Punkt. Das Siegel des Registers kann nur durch 3 Council-Mitglieder geöffnet werden, um das gebundene Dokument zu dem Wohl der Öffentlichkeit zu verbessern. Alle Verbesserungen müssen von allen Mitgliedern des Registers vor dem Öffnen des Siegels ratifiziert werden. Das ist das, was wir fortleben, ja? Aber da muss vorher quasi ratifiziert sein. Was immer noch nicht, was mit der Davids macht. mit ranbinden kann. Dass nicht rausnehmen die Alte, sondern dass man die weiterentwickeln kann. Das ist doch drumherum geschwätzt. Ja. 61. Punkt. Diese gebundene Verfassung mit den Namen und Siegeln aller Gründungsmitglieder wird immer hinter Glas der Öffentlichkeit zugänglich sein. 62. Punkt. Willst du mal aufmachen? Mann, ja. Nein. Hinter Glas verschlossen. Ja, ich komme auch nicht mehr näher. Oder ich die Zeit jetzt fragen. Ich komme gleich auch nicht mehr. Die Stuhl weg. Das gefundene Dokument wird nirgends anschauen, die amerikanische Fassung, die ist in der Diebstahl und Panzerglas und Ding, man darf es auch noch mit Augen gebracht wird. Genau. Ja. So ist es dann. Wie die amerikanische Verfassung. Ja, alles gesichert und Punkt. Die jeweilige Kopie der Verfassung mit den 999 Autographen und Siegeln wird immer hinter Glas der Öffentlichkeit zugänglich sein. 63. Punkt. Das Register ist der Common Law Court, auf der sich auf das höchste Gesetz auf dem Planeten Erde stützt. Weder die privaten Vereinbarungen noch die fiktiven Gerichte und oder realen Gerichte stehen über dem Register. Damit sind alle geschworenen Urteile im Register endgültig und unwiderrufbar und weder der lebende Mann noch das lebende Weib kann das Urteil und oder die Urteile der Geschworenen des Registers kippen und oder verwerfen. Punkt. Das Definitionsrecht der Worte und der Sätze in dieser Verfassung sind alleinig bei den Autoren dieser Verfassung. Die Definitionen der Worte sind in dem Wörterbuch für diese Verfassung niedergeschrieben. Wer sind denn die Autoren? Die Autoren sind die Gründungsmitglieder, die quasi die Verfassung niedergeschrieben haben. Es waren zwei. Wir waren zwar beim Korrigieren dabei, aber ich will mich da nicht anmeißen, weil ich den Unter- oder Oder verbessert habe. Also sind die zwei Gründungs-Urheber, der Satzung, ist der Peter und noch jemand, und Gründungsmitglieder sind weitere 18. Wer war vor 14 Tagen Sonntag an, damit er die Gründungsmitglieder quasi seht? Wir sind Gründungsmitglieder vom Register, damit sie überhaupt aktiv werden konnte. Weil, da braucht man sich nichts zur Weitbildung, man hat keine höhere Rechte, keine höhere Pflichten, man hat kein irgendwo was Ding, man ist halt eben an der Entwicklung mit dabei und hat es angestoßen. Und jeder ist quasi ein Teil, ein wichtiger Teil, je mehr das es sind, umso größer und mächtiger und druckvoller dieses System wird es. Einer allein ist nichts. Nur wir zusammen sind quasi alles. Ja, dann schnapp ich zwei Tabellen. GCLC? Ja. Letztes Jahr. Aber die muss man auch holen. Das zusammen. Das gehört zusammen. Kannst du behalten, wenn ich das auch hole. Also, kurz zu erklären, warum wir diesen Weg gegangen sind. Das Ansinnen war eigentlich zuerst nur der Global Common Law Court. Aber damit die Ding zurückweisen, 30 Tage. Dann eine Feststellung zu treffen und dann über der kommerzielle Prozess die in die Ecke treiben. Aber der kommerzielle Prozess nach UCC, wo da angedockt werden müsste, ist viel zu kompliziert, viel zu verrufen und nicht handelbar. So, und deswegen hat man sich Gedanken gemacht, wie kommt man am schnellsten ans Ziel. Ziel ist immer noch quasi etwas Völkerrechtliches schaffen durch eine Gebietskörperschaft. Und es sagt das Wort, es muss einen Körper haben. Augen, Ohren, Blutbahnen, Haut etc. Also diese ganzen Dinge, was in dem Körper drin sind, das ist mit einer Körperschaft gemeint. Eine Gemeindekörperschaft ist die Abbild des Menschen in der Form. Die Blutbahnen sind eben die Gesetze, oder wie man es auch nennen mag. Das Hirn ist quasi der Gesetzgeber, das Herz ist quasi dies. So ist die Körperschaft beschrieben. in der Form, dann ist eine Gebetskörperschaft. Also es muss fähig sein in der Fiktion, wie ein lebender Mensch muss das haben. Weil wenn eines dieser Organe ausfällt, dann ist der Mensch tot und die Gebetskörperschaft auch. Das erlebt man ja gerade. Ne? Wie ein Organ nach dem anderen versagt und das quasi dahin liegt und nur noch dahin hegelt. Ja, und deswegen Gebetskörperschaft, und es muss eben alle Adern, Venen und Ding haben, Gesetz, Körpergeist, sondern Herz, Lunge, Ding, dass das Ding fiktiv lebt. Und das haben wir eben abgekürzt damit, damit man nicht das System benutzt. 64. Punkt, das Definitionsrecht der Worte unter Sätzen dieser Verfassung ist alleinig bei den Autoren so verstanden. Also 65. Punkt, weder der lebende Mann noch das lebende Weib haben das Recht, irgendwelche Worte in dieser Verfassung über die gegebenen Definitionen, die in dem Wörterbuch für diese Verfassung stehen, zu definieren. Es ist ein Wörterbuch dabei, und zwar die Satzung, die Ursatzung ist in englischer Sprache. Global Englisch. Und jedes Wort, was jetzt da in Deutsch steht, ist ja eigentlich, naja, wenn man Deutsch-Englisch übersetzt, kommen immer ein paar andere Worte raus. Original ist Englisch und jedes Wort in der Verfassung ist definiert. Da ist auch wieder wie beim Global Common Law diese Definitionsseiten dabei, sodass keiner hergehen kann, sondern das Wort bedeutet was anderes. Es ist definiert und somit verifiziert. Und darf auch von uns nicht umgedeutet werden oder umdefiniert werden, weil das Wörterbuch dabei ist. Das ist beim Global Common Law so und es ist bei diesem Register so. Der 66. Punkt. Der Gerichtsstand des Global Public Offener Raptors und Debtors Registers ist in dem Gebiet, das geografisch als die Philippinen bekannt ist. Der 67. Punkt. Diese heißt das, dass alle Gerichtsverhandlungen auf die Philippinen stattfinden? Nein. Nein. Haben wir nur die Wir hätten das auch in Deutschland machen können. Dann hätten wir das veröffentlicht, dann hätten wir quasi 200 oder 300 vor der Tür stehen, die uns quasi weggeräumt hätten. Weil die lassen das bei uns und in Europa vielleicht, in manchen anderen Land zu, aber in Deutschland nicht. Weil die wissen ganz genau, was für Gefahr das ist. Deswegen auch die Philippiner eben auch gut des Verhältnisses der Philippinen zu den Amerikanern, dass sie quasi vielleicht wieder reinweiten auf Oceana und dann wissen wir, deswegen auf die Philippinen. Lauter Straßheitmauer schon die alte Frisch. Der 67. Punkt heißt, diese Verfassung wurde von den Gründern in Puerto Princesa an dem 3. Oktober 2017 autografiert. Weißt du das? Das ist auch der Philippinen, ich glaube, die sie autografiert wurde. Wir haben quasi dann die Gründung gemacht vor 14 Tagen hier. Wir haben inzwischen schon ein paar Veranstaltungen stattgefunden von Peter, das heißt, ihr seid nicht die Einzige, die quasi zwischen beitreten werden oder beigetreten sind. Aber ihr werdet unter den ersten 100 sein. Und das ist auch schon mal ein gutes Zeichen, dass wir quasi von hier aus eine Bewegung lossetzen, die auch auf jeden Fall von Erfolg gekrönt sein wird, weil es vieles einfacher macht für uns. I hope it. Ja, ja. Das, eigentlich ist das hier unser ganz normaler Stammtisch, wo wir was immer miteinander plauschen und was Neuigkeiten und Dinge eben machen, um unsere Leute quasi in Bewegung zu bringen, mit Briefen und auszustatten. Aber aufgrund der Dringlichkeit in allem haben wir diesmal das eben größer gewählt. Das ist alles, was an unserer Adresse bekannt ist, kriegt eine Einladung. Wer kommt, ist mit dabei. Eben schon am Anfang und damit wir auch dann voll durchstarten können nach dem 25. wenn diese Schreiben von Peter mit uns durchgesprochen sind und dann quasi es okay gegeben ist, dass wir sofort loslegen können. Es sind 4.000 Harley-Davids momentan da, die müssen verhandelt werden. Dann haben wir ein paar Notfälle, wie quasi Daniela, die da ohne Geld seit August eben ist, weil sie von der Behörde quasi gestrichen worden ist. Dann ist der Werner da, der quasi auch seit einem Jahr ohne Einkommen ist, weil er den Führerschein weggenommen gekriegt hat. Jetzt aber wieder fährt, weil er an seinen Abi David auch glaubt, dass nichts passieren kann. Aber das Einkommen ist eben weggefallen in dem Moment. Das muss quasi wieder sofort eingerichtet werden. Und dann unser Fall in Kempten unter, der quasi dringend abgeschlossen werden muss, dass da in Bayern mal endlich was geschieht, weil dort ist quasi die größte Sauerei im ganzen Land am Laufen in Bayern. Und da muss jetzt ein Statement gesetzt werden. Nein, der Weg ist genauso. Da ist ja der Richter, wo immer sagt, die Reichsbürger, die locht allein, gell? Ja, das ja. ist. Gell, das ist der. Der Andi. Nein, ja, ja. Andi. Der Andi ist das. Der Andi. Der Andi. Mein Freund, der Baum. Die Schwarzkippelfrage der Schwuchtel. Ich habe jetzt mal quasi noch einen kurzen Punkt nebenan. Für die alle, die wo quasi in Kempten dabei waren, die haben ja alle ihren Bußgeld gekriegt. Ja. Richtig? Ja, ja. Ich habe das Bußgeld auch gekriegt in der Zwischenzeit als letztes. Auch bei mir sind Kuriositäten passiert. Am 2.11. ist quasi der Bußgeldbescheid, ja. oder das Urteil, ja. auf den Weg geschickt worden. Und von einer anderen Postfraktion am 7.11. ja. wieder abgestempelt. Und habe es dann am 8.11. gekriegt. Ich habe den Brief noch nicht. Ja, ja. So, am 8.11. habe ich es gekriegt. Am 9.11. habe ich schon die Meinung von dem Schreiber gekriegt. Er war schneller unterwegs, die Meinung wie das Urteil. Das soll doch mal sagen, ich bin auch also, und ich weiß auch, was der getrieben hat, diese Drecksau. Muss ich wirklich so wegschreiben. Was hat ja, er ja, gemacht? Ja, ja. Der hat behauptet, in dem Urteil drinnen, da sieht man, wie die Betrüger in der Gerichtsverhandlung wäre die Rechtsmittelbelehrung gewesen. Keine war. So, wir waren gar nicht anwesend. Also kann er uns auch nicht Rechtsmittelbelehrung. Aber der GTR 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Am 2. hat er die Mahnung weggeschickt. Ja. War nämlich die 7 Tage widerspruchsfrisch. Warum, ja? So arbeiten, mit solcher Lüge arbeiten Sie doch. Sie sind es Zustände, die uns nee, die steht uns zu an dem Tag, wo wir das Schreiben kriegen. Wenn wir drinnen blieben wären, dann ja. Ja, Gerhard. Also ich möchte mal sitzen auf die Philippinen. Wer hat doch was gegründet? Ich habe jetzt nur verstanden, hier, schon mal die gegründet. Nein, es wurde die Satzung geschrieben, es wurde der Bibel. Und wer war das alles? Der Gerhard und noch jemand. Der Peter und noch jemand. Und wer ist der noch jemand? Das ist interessiert, die kennt den Namen nicht, wer das ist. So, das sind die haben quasi zur Gründung benötigt zwei Menschen, die die Satzung unterschreiben. Also die Satzung macht immer eine Geschichte. Ja. So, und hier wurde die Körperschaft gegründet. Nein, hier wurde quasi die Gründung vollzogen, weil jede Körperschaft braucht eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern. Ja. Mit zwei kannst du keine Körperschaft auf den Weg bringen. Okay, und die Körperschaft wird die irgendwo registriert oder bekannt geben? Die wird auf den Philippinen. Auf den Philippinen, wo dann jeder Zugriff kriegt. Sobald am 25. alles geregelt ist und abgesprochen ist, wird die öffentlich geschaltet, weil ja alles, was hier geschieht mit Abi David, dort an Eva eingetragen wird und öffentlich zugänglich sein wird. Dann wird jeder sein Konto frei und seine Schandtaten drin lesen können in dem Register. Das heißt, ab 25. kann ich Abi David dort eintragen? Nein, so einfach geht es nicht. Dein Abi David muss erst nach der Satzung geprüft wäre, ob der volle Wort und Satz steht. Also, wo schicke ich es hin, wer prüft? Das wird nach dem 25. bekannt werden. Aber wo schicke ich es hin? Das gibt schon Mathe und dann ist es gestohlt. Ja, es wird einer von uns wird die Gegner nehmen und dann weiterleiten. Ja, ich hätte auch noch 10 Stück dabei. So, also, das Register. Ihr kriegt dann das auf den Stick, da ist das Ganze drauf mit den Fehlern noch. Der Zug geht jetzt quasi. Ich kriege sie über Internet mit auf den Stick. Ja, also, das geht sie morgen später her. Ja, so, und jetzt geht quasi dieses. Dann nochmal ein Beifall für die Petra. Genau. Sie hat das mit dem Register besser rübergebracht als der Peter, der hat sich hier zugegeben. Ja, ja. Na ja, aber du hast ja nur Mist gemacht, du hast ja alles verbockt. Wie es am schnellsten geht, weiß ich auch nicht. Wenn man am schnellsten was ins Register, was die Unterzeichnung machen, von Tisch zu Tisch oder geht man nachher mal ein bisschen. Also, wie viele Minuten haben wir da noch? 10. Ja, also fangt an und quasi immer, wenn er voll ist, dann neue Zettel abhole hier. Weil die Taktik angewendet.